Unsere Nachrichten nach nur einem Spot. Meinen Durst lösche ich mit Römerwall Mineralwasser. Mal Klassik, mal Medium, mal Naturell. Ob aus der PET- oder Glasflasche, entscheide ich je nach Situation. Wichtig ist, dass es Mehrweg ist. Gut, dass Römerwall es mir so leicht macht. Denn Römerwall hat für jeden Geschmack das Richtige. Römerwall. So rein wie das Wasser im Paradies. Es ist 6 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Britta Grusenbaum, guten Morgen. Deutschland erkennt Völkermord an Herero an. Corona-Impfstoff für Kinder steht vor der Zulassung. Und das Wetter noch neblig, später Sonne und Wolken. Deutschland will sich mit Namibia aussöhnen. Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht erkennt die Bundesregierung die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Die Nachkommen werden in den nächsten 30 Jahren mit 1,1 Milliarden Euro unterstützt. Deutschland will offiziell um Vergebung bitten. Darauf haben sich Regierungsdelegationen aus beiden Ländern nach fast 6 Jahren Verhandlungen verständigt. Die Kolonialherren im damaligen Deutsch-Südwestafrika begingen einen Massenmord. Etwa 65.000 von 80.000 Herero und mindestens 10.000 von 20.000 Nama wurden getötet. Nach Ansicht von Bundesfamilienministerin Lamprecht müssten Kinder und Jugendliche in vollem Umfang an den Öffnungsschritten aus dem Lockdown teilhaben. Eine Impfung gegen Corona dürfe dabei keine Rolle spielen, sagt sie. Der Verband Bildung und Erziehung verlangt, dass Eltern sich gut informieren und dann selbstständig über die Impfung entscheiden. Bund und Länder hatten festgelegt, dass sich Kinder ab 12 ab dem 7. Juni gegen Corona impfen lassen dürfen. Vorausgesetzt, die EU-Arzneimittelbehörde lässt das Mittel von BioNTech/Pfizer heute zu. Jana Laumann, wie wahrscheinlich ist das denn? Ziemlich wahrscheinlich. Die Hersteller BioNTech aus Deutschland und Pfizer aus den USA haben nämlich schon erfolgreiche Studien gemacht und die bei ihrem Zulassungsantrag gleich mit dazugelegt. Darin steht, dass der Impfstoff sehr gut wirkt und auch genauso gut verträglich ist. Die Experten der IMA beraten da heute nochmal drüber und wollen dann bis 3 Uhr nachmittags damit durch sein. Und wenn Sie den Daumen hochhalten, dann können Kinder ab 12 in ganz Europa damit geimpft werden. Bisher geht das ja erst ab 16 Jahren. Jana Laumann, vielen Dank. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Das Bundeskabinett hat dafür das geänderte Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Am Vormittag beschäftigt sich die Länderkammer damit. Infos von Jasmin Becker. Auf dem Weg zur Klimaneutralität soll es 2 Schritte geben. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 65% reduziert werden. Bis 2040 sollen sie dann um 88% zurückgegangen sein. So sieht es die überarbeitete Fassung des Klimaschutzgesetzes vor. Das hatte nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch einmal verschärft werden müssen. Ein Punkt sieht zudem vor, Mieter zu entlasten. Vermieter sollen in Zukunft die Hälfte des CO2-Preises auf Öl und Gas bezahlen. Nach den EU-Sanktionen gegen Belarus sucht Machthaber Lukaschenko den Schulterschluss mit Russland. Er trifft sich mit Kremlchef Putin in Sotschi am Schwarzen Meer. Nach der Zwangsumleitung einer Ryanair-Maschine nach Minsk meiden europäische Fluggesellschaften den Luftraum über Belarus. Russland scheint jetzt einigen Fluggesellschaften alternative Routen nach Moskau nicht zu genehmigen. Das waren die Nachrichten mit Britta Grusenbaum. Das Düsseldorf-Wetter. Ja, heute und morgen legen wir noch so ein bisschen verhaltener los. Das Sonnenvergnügen wird noch etwas getrübt, etwas ausgebremst von einigen Wolken. Es bleibt aber trocken bei bis zu 18 Grad. Und ab Sonntag dann strahlend blauer Himmel an die 25 Grad. Bei uns in der Innenstadt sind es jetzt gerade 6 Grad, also nach der relativ klaren Nacht noch ein bisschen frischer. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Nichts los, gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Morgen. Ja, auch wenn es jetzt noch ein bisschen frischer ist, das sind doch jetzt die Tage, wo wir Frühaufsteher endlich mal belohnt werden fürs frühe Aufstehen. Arne Klü, mein Name, reißt das Fenster auf. Es ist wirklich endlich früh. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. But you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings. More than you know, yeah, more than you know. but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Let me taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest, yeah. More than you know, yeah. More than you know. You should know that maybe you're the best, yeah. More than you know, yeah. More than you know, yeah. More Guten Morgen, schon Freitag, schon wieder neue Infos. Dafür sind wir ja da. Wir verfolgen hier bei Antenne Düsseldorf täglich für euch, was es Neues in jeglicher Hinsicht gibt, auch in Sachen Corona logischerweise. Bestimmt ja immer noch unseren Alltag. Als Papa interessiert mich natürlich ganz besonders, auch wenn meine jetzt noch nicht so alt sind, was ist mit den Impfungen für unsere Kinder? Gut, schlecht? Machen, nicht machen? Erste Frage ist, wird der Impfstoff von BioNTech-Pfizer auch für Kinder ab 12 Jahren überhaupt zugelassen? Genau das entscheidet heute die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Antenne Düsseldorf-Kollege Thomas Bremser hat sich da reingehangen. Thomas, wie wahrscheinlich ist es, dass Kinder ab 12 schon bald geimpft werden können? Das ist sehr wahrscheinlich, denn mehrere Studien sprechen eigentlich dafür. Die neueste aus den USA bescheinigt dem Impfstoff einen 100%igen Schutz. Über 1000 Kinder wurden mit BioNTech geimpft, zweimal innerhalb von 3 Wochen. Bei keinem Kind gab es nachher einen Corona-Fall, bei der Vergleichsgruppe immerhin 16. Damit wirke der Impfstoff sogar besser als bei Jugendlichen, laut dieser Studie. Auch Nebenwirkungen sind keine speziellen aufgetreten, auch nicht 6 Monate nach den Impfungen, nur leichte wie Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Moderna kommt übrigens zu ähnlichen Ergebnissen. Auch der Impfstoff soll bald überall auf der Welt zugelassen werden, für Kinder ab 12. Das klingt für die, die es wollen, erstmal gut. Aber EMA ist die eine erste Hürde. Wie geht es denn dann weiter bei uns hier in Deutschland? Ja, als nächstes würde die Ständige Impfkommission über die Daten gucken und ihre Empfehlung abgeben. Dort ist man bislang noch skeptisch. Die Datenlage zu seltenen Nebenwirkungen ist ihnen noch zu dünn. Gut möglich, dass sie eine Impfung nur empfehlen für vorerkrankte Kinder und das kann auch noch dauern. Aber die Regierung will auch ohne grünes Licht des Gremiums loslegen. Gesundheitsminister Spahn will den ersten Teenies schon vor den Sommerferien ein Angebot machen. Bis aber alle geimpft werden, wird es dauern. Es sind ja auch noch viele andere Gruppen an der Reihe. Vielen Dank, Thomas Bremser. Sobald es Entscheidungen gibt, hört ihr es hier bei Antenne Düsseldorf. Jetzt haben wir es gleich 6:09. I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people. Sunshine. bis ins Büro. Mit uns kommt ihr gut in den Tag. Antenne Düsseldorf am Morgen mit Arne Klüh. Welthit von Coldplay, mittlerweile auch fast 20 Jahre alt. Antenne Düsseldorf am frühen Freitag, hier zeigt die Glock jetzt 17:45. Es ist der Tag weiterer Lockerungen, einer neuen Corona-Schutzverordnung, die an den Start geht heute. Kollege Dennis Grollmann im Homeoffice. Düsseldorf geht ja noch einen Sonderweg. Ja, der ist zustande gekommen, weil die Lage an Pfingsten in der Altstadt, ich sag mal, mehr als grenzwertig war. Also Alkohol- und Verweilverbot am Rheinufer und vielen Straßen der Altstadt. Mehr Polizei, die härter durchgreift. Das ist der Düsseldorfer Sonderweg, nach Absprache, die die Stadt mit den Wirten und der Polizei getroffen hat. Nachvollziehbar, wenn man überlegt, was letztes Wochenende teilweise los war. Ohne Masken, ohne auf Hygieneregeln zu achten, teilweise aggressiv. Und wenn man überlegt, dass das Wetter am Wochenende ja besser werden soll. Die Stadt will jetzt damit einerseits die Corona-Regeln besser durchsetzen und die Leute schützen, die einfach nur genießen wollen, dass wir wieder draußen essen und trinken können. Okay, also Altstadt und Innenstadt muss man wissen, da geht es ein bisschen strenger zu. Aber die Lockerungen des Landes kriegen wir grundsätzlich ja trotzdem. Ja, die neue Corona-Schutzverordnung des Landes. Wichtigste Neuerung, shoppen geht jetzt ohne Termin und ohne Test. Dann für Familien, wir können wieder zum Minigolf, zum Kletterpark oder Hochseilgarten. Klasse für die Kultur, Oper, Kinos und Theater können wieder aufmachen, natürlich mit Personenbeschränkung und Test. Gleiches gilt auch für Messen und Ausstellungen, wenn da mal wieder was ansteht. Also kurz gesagt, wir können an diesem Wochenende erstmal ohne Test shoppen gehen, dann draußen mit Test Bierchen trinken und anschließend noch zur Comedy-Veranstaltung. Ja, da allerdings nur mit Test und wenn es sowas wirklich schon gibt. Denn wir dürfen nicht vergessen, die neue Corona-Schutzverordnung wurde am Mittwoch ja angekündigt. Dann hatte man 2 Tage Zeit, kann man da viel auf die Beine stellen. Das ist eine Kritik von Kulturschaffenden an den neuen Regeln. Die Wirte hoffen, dass in Düsseldorf die Zahlen runtergehen, sodass die Innengastro aufmachen kann und in der Außengastro kein Test mehr nötig ist. Die Einzelhändler in Düsseldorf sind wirklich erleichtert, dass das Shoppen ab sofort wieder einfacher wird. Also ohne Test und ohne Termin. Die neuen Corona-Regeln, die ab heute gelten, insgesamt ist wieder viel mehr erlaubt. Ein Grund zur Freude, wie ich finde. Antenne Düsseldorf. Welcome to the paradise. Far. Quattro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Echa que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte. De coquito y como dice Ponzi, vamos a darle despacito, yeah, yeah, yeah. Pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, violento, te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo, métele hasta abajo, está duro ese movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento, y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura, mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta, si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta, si estamos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. 9 Minuten noch, dann ist es 6:30. Guten Morgen, wir sind Antenne Düsseldorf und wir möchten euch an dieser Stelle auf ein kleines Jubiläum hinweisen. Was würdet ihr sagen, wie lange es die Baby Born schon gibt? Das ist diese Puppe, die essen, trinken, schlafen und zum Leidwesen vieler Eltern auch Pipi machen kann. Die gibt es seit 1991. Sie wird dieses Jahr 30 Jahre alt oder jung und hier erinnert sich Heike an ihre erste. Für meine erste Puppe musste ich sehr lange an meine Eltern hinbetteln. Ich wollte unbedingt diese Puppe, weil alle Freundinnen auch eine Babyborn hatten. Die hat wirklich viel durchgemacht mit mir und die wird irgendwann mal weiter vererbt. Diesen 30. Geburtstag feiern wir mit einem schönen Gewinnspiel. Bei uns im Netz könnt ihr eine von 3 ganz neuen Puppen abstauben. Die Babyborn wird nämlich ab sofort Magic. Genauer gesagt, die Augen werden Magic. Möglich ist das durch so einen besonderen Schnuller. Den kann man im Puppenmund drehen und so die Augen öffnen und schließen. Kleines Geburtstagsparty-Puppenset gibt es auch dazu. Also schaut mal vorbei bei uns auf antennedüsseldorf.de. Müsst ihr auf der Startseite ein bisschen runterscrollen und dann könnt ihr mitmachen. Wünsche euch viel Glück. Volkswagen-Aktion bei Gottfried Schulz. Mehr bekommen, weniger bezahlen. Mit den günstigen Leasing-Angeboten für den Polo, den T-Cross und den T-Roc. Kleine Anzahlung, kleine Raten und auf Wunsch Versicherung und Werkstattservice zu Top-Konditionen. Und das Beste ist, viele Fahrzeuge sind sofort lieferbar. Im Volkswagen-Zentrum Düsseldorf. Wir sind Auto. Gottfried Schulz. Volkswagen. Schon bald wird Ihr Zuhause für die ganze Familie noch schöner und noch gemütlicher. Dank Schaffrath, der Nummer 1 für Ihr Zuhause. Ab sofort shoppen Sie wieder an allen Standorten, wie Sie es gewohnt sind. Ohne Test und Termin. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden natürlich eingehalten. Jetzt vorbeikommen und Möbel shoppen bei Schaffrath. Die besten Themen, der beste Mix für euren Start in den Tag. Antenne Düsseldorf. I'm never meant to break your heart. Düsseldorf. Like the moon, it pulls the tide. I've always had the song inside since I was born. Yeah, I can feel it in my veins. I've been running just to see what this is all supposed to mean. I didn't know, but I had so much left to say. I will look back with no regrets. See all the things I should have said. Do whatever matters to me every day. Cause if you don't ask, you don't get. Gotta believe that this is it. We're gonna live it like there is no other way. We're making sense of all the mess, but we forget these are the memories that we make. I guess what I'm trying to say is we stop the second May. I've missed so much, so I won't let this slip away. I will look back with no regrets, see all the things I should have said. Do whatever matters to me every day. Cause if you don't ask, you don't get. Gotta believe that this is it. We're gonna live it like there is no other way. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Robert Janz, guten Morgen. Debatte über Impfungen für Kinder läuft weiter. Ab heute gelten neue Corona-Regeln und das Wetter heute bis 18 Grad. Vor der Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde über die Zulassung eines Corona-Impfstoffes für Kinder ab 12 wird die Debatte über die Konsequenzen heftiger. Bundesfamilienministerin Lambrecht fordert, dass Kinder und Jugendliche in vollem Umfang an den Öffnungsschritten aus dem Lockdown teilhaben. Nach der erzwungenen Landung eines Flugzeugs von Ryanair sollen europäische Fluggesellschaften den Luftraum über Belarus eigentlich meiden. Austrian Airlines und die Air France melden allerdings, dass Russland Ausweichrouten nicht genehmigt habe. Deswegen habe man Flüge nach Moskau absagen müssen. Passend zur Wetterbesserung. An diesem Wochenende haben wir seit heute deutlich mehr Möglichkeiten, unsere Freizeit zu gestalten. Minigolfplätze, Kletterparks oder Hochseilgärten dürfen wieder öffnen. Dort gilt eine Testpflicht. Auch Opern, Theater und Kinos dürfen wieder Gäste empfangen. Reaktionen auf die neue Corona-Schutzverordnung des Landes hat Kollege Dennis Grollmann eingefangen. Zustimmung kommt vom Handelsverband hier in Düsseldorf, denn wir können ab sofort wieder shoppen gehen ohne Termin oder Corona-Test. Einkaufen werde nun deutlich unkomplizierter. Die Gastrobranche hofft jetzt, dass in Düsseldorf die Zahlen sinken, sodass für die Außengastro die Testpflicht wegfällt. Hierzu muss die Inzidenz konstant unter 50 liegen. Aus der Kulturbranche heißt es, es sei fraglich, wie groß das Angebot am Anfang sei, da zwischen Ankündigung und Umsetzung der Schutzverordnung nur 2 Tage der Vorbereitung lagen. Stromtankstellen gibt es in Düsseldorf nicht nur immer mehr, sondern jetzt auch welche mit mehr Power. Die Stadtwerke Düsseldorf haben 10 Schnellladestationen eingerichtet. An 6 davon in Benrath und Garrath können Nutzer von E-Autos schon Strom tanken. Am Hörweg werden gerade 4 weitere Ladepunkte eingerichtet. Hier soll ein E-Auto schon nach einer Viertelstunde genügend Energie für etwa 100 Kilometer Fahrstrecke bekommen. Insgesamt haben die Stadtwerke in Düsseldorf mittlerweile 1000 Ladepunkte für E-Fahrzeuge eingerichtet oder geplant. Seit Donnerstag ist es offiziell. Christian Preußer ist der neue Trainer der Fortuna. Der 37-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, die aktuell in der Regionalliga vor dem Aufstieg in die dritte Liga steht. Klaus Alofs, der Sportvorstand der Fortuna, hat am Abend in unserer Fortuna-Sendung gesagt, dass man sehr zuversichtlich sei, mit Preußer den richtigen Trainer gefunden zu haben. In den Gesprächen hat sich herauskristallisiert, dass er, glaube ich, verschiedene Facetten eben auch dazu bieten hat. Und so schätzen wir ihn auch ein, dass er, glaube ich, auf situationsbedingt eben die Dinge angehen wird. Also ihn jetzt wirklich jetzt schon in eine Schublade zu legen und zu sagen, das ist sein Stil und so ist er, ich glaube, das wäre vollkommen falsch. Außerdem sagte Alofs, dass Axel Bellinghausen in der kommenden Saison nicht mehr als Co-Trainer arbeiten wird. Bellinghausen wird der Fortuna dennoch erhalten bleiben, allerdings in einer anderen Funktion. Und das waren die Nachrichten mit Robert Janz. Danke. Das Düsseldorf-Wetter. Es sind ab sofort sanfte Sommergedanken erlaubt. Es liegt schon in der Luft, man kann es riechen. Das kühle Schauerwetter hat irgendwann heute Nacht endlich die richtige Abbiegung gefunden, ist abgeflogen, stattdessen ab heute freundlicher. Heute schon mal 6 Stunden Sonne insgesamt bei bis zu 18 Grad. Morgen wird es so ähnlich. Sonntag und Montag dann jeweils 15 Stunden Sonne und deutlich über 20 Grad. Aktuell ist es noch ein bisschen frisch. 7 Grad hier in der Innenstadt bei uns. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Gibt noch nichts zu melden. Freie Fahrt. Antenne Düsseldorf am Morgen. Ah, das ist ja schön mit den Lockerungen, aber wer blickt noch durch? Meine Frau hat mich gestern völlig ungläubig angeguckt, als ich sagte, man kann jetzt wieder ganz normal shoppen gehen. Aber mit Test? Nee. Aber mit Termin? Nee. Oh. Aber mit Maske? Ja, klar. Das bleibt wohl auch noch, aber insgesamt doch viele, viele Freiheiten, die wir von heute an zurückbekommen. Und deshalb gibt es gleich bei uns nochmal einen kompakten Überblick, was jetzt alles wieder geht ab heute. Machen wir in einer Viertelstunde etwa. Schönen guten Morgen, ich bin Arne Klü. Ohne Ziel läufst du durch die Straßen, durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen. Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine. Und du weißt nicht, wohin du rennst. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Um dich rum lachende Gesichter, du lachst mit, der Letzte lässt das Licht an. Die Welt ist laut und dein Herz ist taub. Du hast gehofft, dass 1 und 1 gleich 2 ist und irgendwann irgendwer dabei ist, der mit dir spricht und keine Worte braucht. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? mir den Schatten von der Seele nimmt. Ob ich sicher nach Hause blick, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, ist da jemand? Wenn man nicht mehr danach sucht, kommt so vieles von allein. Hinter jeder freien Tür kann die Sonne wieder scheinen. Du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme in dir sagt. Da ist jemand, der dein Herz versteht und der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt. Immer wenn du es am meisten brauchst, dann ist da jemand. Der Freitag ist da. Antenne Düsseldorf um jetzt genau 38 Minuten nach 6. Die Fußballnationalmannschaft ist angekommen im EM-Trainingslager. Jogi und seine Jungs wohnen im Hotel Nidum, schick im österreichischen Seefeld. Riesiger Wellnessbereich, ganz frisch saniert. Ach, guck mal, da ist der erste Lagebericht. Jogis Sprachnachricht. Lieber Hansi Flick, so, erste Bilanz aus dem Trainingslager. Katastrophal. Ja, du, hier läuft nichts. Da ist kein Konzept erkennbar. Hansi, das ist hier, als wenn die das alle zum ersten Mal machen. Da ist überhaupt kein Zug dahinter. Das ist ein einziges Rumgestolper. Das ging heute Morgen schon los. Da hat die Kellnerin mir mal eben einen kompletten Café Olé auf meine nagelneue weiße Leinenhose gekippt. Ich glaube, die Pause war einfach zu lang. Dreimal habe ich gesagt, das Weißbrot bitte ohne Rinde und den O-Saft ohne Fruchtfleisch. Vergiss es. Du, das ist kein sauberes Pressing, was die hier machen. Und dann haben sie die Räume zu eng gemacht. Ich hab gesagt, ich will mit Manuel Neuer zusammen auf eine Etage. Aber doch nicht in ein Etagenbett. Und der pennt auch noch oben. Ja, wenn der nachts mal raus muss, dann tritt er mir ständig in meinen Strafraum. Und alles nur, weil der Manuel nichts mehr halten kann. Naja, ich bin mal gespannt, wie es nachher auf dem Platz läuft. Ja gut, da haben wir uns noch gar nicht drum gekümmert, ja. Aber zum Trainieren ist ja noch genug Zeit. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt erst mal gucken, ob für mich noch ein Platz frei ist auf der Bank. Ah ja, in 5 Minuten ist Birkenaufguss in der gemischten Sauna. Lieben Gruß, dein Yogi. Ach, Hansi, eins noch. Sag mal, wie war das? Bademantel und Pantoffeln waren mit dem Trinkgeld für den Zimmerpagen bezahlt, oder? Yogis Sprachnachricht. Jetzt auch überall, wo es Podcasts gibt. Und auf antennedüsseldorf.de. Hallo am Freitag, 6.42 Uhr jetzt. Antenne Düsseldorf. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Der erste Großgewinn ist raus. 10.000 Euro gab es für Franziska gestern im Geldregen. Beim Kollegen Kevin Zimmer hat sie gewonnen. Kevin, wie ist es denn das, eigentlich Menschen mit so viel Geld glücklich zu machen? Ich kann dir sagen, das macht sehr großen Spaß. Ich sammle noch Punkte für mein Karma-Konto. Mhm. Ja, die hole ich mir gerade hier im Geldregen. Ich muss langsam aus dem Minus da auch rauskommen. Und Franziska hat sich super gefreut. Ich kann dir erzählen, die hat ja erst vor 2 Wochen geheiratet. Und ja, die konnte sich gar nicht mehr vor so viel Glück retten. Ne? Erst ihr neuer Mann, glücklich. Jetzt auch noch 10.000 Euro. Wenn das in diesem 2-Wochen-Rhythmus so weitergeht, empfehle ich ihr in 2 Wochen nochmal beim Geldregen anzurufen und sich zu bewerben. Jetzt öffnen wir erstmal die Leitungen für die erste Runde des Tages. Hier ist die Nummer 01379 36 5000. Jetzt anrufen und schon mal der Hinweis, heute sind gleich 2x5.000 Euro versteckt. Teilnahme ab 18 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Antenne Düsseldorf. So klingt zu Hause. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, is just a yellow lemon tree. Neuer Freitag, neues Gefühl beim Blick aus dem Fenster und neues Gefühl auch beim Blick auf so viele gelockerte Corona-Regeln. Antenne Düsseldorf hier mit Arne Klüh. Guten Morgen, das geht jetzt zack, zack. Erst vorgestern hatte die Landesregierung den neuen Plan angekündigt. Heute gilt er schon. Richtet sich nach 3 Inzidenzstufen, 150 und 35. Sobald jeweils diese 7-Tage-Inzidenz stabil unterschritten wird, sind neue Öffnungsschritte möglich. Der Kollege José Nasjandi hat die wichtigsten Punkte. Einkaufen. In Kreisen oder kreisfreien Städten mit einer dauerhaften Inzidenz unter 100 darf wieder geshoppt werden, ohne dass man einen negativen Test vorweisen muss. Die jeweilige Kommune muss 5 Werktage am Stück unter 100 liegen. Die Öffnung greift dann am übernächsten Tag. Das trifft schon jetzt auf die allermeisten Kommunen zu. Gastronomie. Unter der 100er-Marke darf es Außengastronomie mit Tests geben. Unter der 50er-Marke gilt, draußen ohne Test, drinnen mit Test. Sollte sowohl in der Kommune als auch im landesweiten Schnitt die Inzidenz unter 35 liegen, darf man auch drinnen ohne Test sitzen. Freizeit und Ausflüge. Wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt, darf wieder in Fitnessstudios trainiert werden. Auch alle Bäder, Saunen und Indoor-Spielplätze dürfen dann wieder öffnen, allerdings mit Test und mit begrenzter Personenzahl. Wenn gleichzeitig die landesweite Inzidenz unter 50 bleibt, dürfen auch Freizeitparks und Spielbanken öffnen. Theater und Kino. Grundsätzlich gilt im Kulturbereich, Veranstaltungen draußen bei einer Inzidenz unter 100 mit bis zu 500 Personen sind erlaubt. Zu Konzerten, Theater, Oper und auch Kinos können bis zu 250 Personen zugelassen werden. Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen 500 Menschen rein. Auch hier gilt, nur mit negativen Test. Sport. Kontaktfreier Außensport ist nur dann begrenzt, wenn die Inzidenz über 50 liegt. Unter 50 fallen die Begrenzungen allesamt weg. In der Halle ist Sport nur unter der 50er bzw. 35er Inzidenz möglich. Unter 100 sind wir hier in Düsseldorf ja schon sehr stabil und länger. Bis wir stabil unter 50 sind, müssen wir noch ein bisschen dran ziehen. Comfortable as I am, I need your reassurance. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, you would know.

Why do I see your ghost and everything? I don't want it to leave. Is it too late to learn if I promised I could love you differently? And I should have caught you that night. I should have got a little less high. I should have told you just one more time, one more. Why did I keep lying to myself when I was chasing someone else? Oh, and I should have known that I'd be running back to you. Why was I just too blind to tell? And now you're out with someone else. Oh, darling, I should have known that I'd be running back to you. Running back to, running back, oh, oh, running back. When I was chasing someone else, oh, and I should have known that I'd be running back to you. Why did I keep?